меня не склад. Alles was ich zu dieser Situation nur sagen kann, ist das ja nie ist klar. Ja, nee, ist klar. Manchmal glaub ich an Wölfe, sie zerfleischen mich jeden Tag. Dann komm ich immer tot nach Hause und nein, hoffentlich wird das niemals wahr, ja, nee, ist klar. Bin ich dann für den Rest meiner Todeszeit, für den Rest meiner Todeszeit, ja, nie ist klar.